Zünde an dein Feuer, Herr im Herzen mir. Hell möge es brennen, lieber Heiland dir. Was ich bin und habe, soll dein eigen sein. In deine Hände schließe fest mich ein. Quelle des Lebens und der Freude quell. Du machst das Dunkel meiner Seele hell. Du hörst mein Beten, hörst aus aller Not. Jesus, mein Heiland, mein Herr und Gott. Wollest mich bewahren, wenn der Satan droht? Du bist der Retter, Herr von Sünd und Tod. In der Welt nach Dunkel leuchte mir als Stern. Herr, bleibe bei mir, sei mir niemals fern. Quelle des Lebens und der Freude quell. Du machst das Dunkel meiner Seele hell. Du hörst mein Beten. Bist aus aller Not, Jesus, mein Heiland, mein Herr und Gott. Bald wird uns leuchten Gottes ewiges Licht. Freue dich, Seele, und verzagen nicht. Lass die Klagen schweigen, wenn das Lied erschallt. Fröhlichen Glaubens, unser Herr kommt bald. Quelle des Lebens und der Freude quell. Du machst das Dunkel meiner Seele hell. Du hörst mein Beten, bist aus aller Not. Jesus, mein Heiland,